Das Kontrollzentrum für den Flug der amerikanischen Weltraumkapsel Gemini 9 in Houston hat angeordnet, dass der für heute Nachmittag geplante Ausstieg des Astronauten Cernan verschoben werden soll. Zur Begründung wurde erklärt, die beiden Piloten der Kapsel Stafford und Cernan hätten über Funk zur Erde gemeldet, der bisherige Verlauf des Experiments sei für sie sehr anstrengend gewesen. Nähere Einzelheiten über die Verschiebung dieses Teils des Programms sind bisher nicht bekannt. Die Kapsel hatte gestern Abend zweimal erfolgreich ein Rendezvous-Manöver mit einem Zielsatelliten auf einer Kreisbahn in 300 Kilometern von der Erde ausgeführt. Nachdem sich Gemini 9 während der achtstündigen Nachtruhe der Astronauten um rund 100 Kilometer von dem Satelliten entfernt hatte, wurde am Vormittag ein drittes Rendezvous begonnen. Die Leitung des Gemini-Projektes hat bisher nicht darüber entschieden, ob und auf welche Weise erneut versucht werden soll, die Schutzhülle des Zielsatelliten zu entfernen, die sich nicht vollständig gelöst hat. Das geplante Zusammenkoppeln der beiden Flugkörper war daher noch nicht möglich. Die amerikanische Sonde Surveyor 1, die am Donnerstag früh weich auf dem Mond gelandet war, setzte heute die Übertragung von Funkbildern zu den Bodenstationen fort. Wie die zuständigen Wissenschaftler in Pasadena mitteilten, sind inzwischen mehr als 2000 Bilder der Mondoberfläche von der unmittelbaren Umgebung der Landestelle empfangen worden. Der buddhistische Rat in Saigon hat den Leiter des buddhistischen Instituts Tam Chau erneut mit der Führung der Oppositionsbewegung gegen die Militärregierung Ki beauftragt. Tam Chau hatte seine Demission angeboten, nachdem ein von ihm mit Ministerpräsident Ki ausgehandelter Kompromiss von einflussreichen Mönchen scharf kritisiert worden war. Das buddhistische Institut erkannte ferner die Vollmachten an, die der Kongress der südvietnamesischen Armee im Juni vergangenen Jahres von der damaligen Zivilregierung erhalten hatte.